12 die großen Überquerungen Loaso Blong und die Fliegerinnen. Am 21. Mai 1927 verband der Amerikaner Charles Lindbergh New York mit Paris an Bord seines berühmten Flugzeugs Spirit of St. Louis. Diese Überquerung des Atlantischen Ozeans, eine Weltpremiere, löste große Begeisterung bei den Menschenmengen aus. Aber wussten Sie, dass zwei Wochen zuvor die französischen Piloten Charles Mungesser und François Colly versucht hatten, dieselbe Strecke zu fliegen, jedoch in umgekehrter Richtung? Neben der außergewöhnlichen Leistung war auch ein Preis von $25.000 ausgeschrieben, gestiftet vom amerikanischen Industriellen Raymond Ortaig. Vor Ihnen sehen Sie einen Lorraine-Motor, ähnlich demjenigen, der das Flugzeug von Mungesser und Colly antrieb. Eine Levasseur Grand Raid mit dem Namen Loiseau Blanc, der weiße Vogel. Nach einigen Zeugenaussagen soll Loiseau Blanc vor dem Archipel von Saint-Pierre-et-Miquelon abgestürzt sein, nicht weit von der kanadischen Insel Neufundland entfernt. Safran nahm an einer Suchkampagne nach dem Wrack in diesem Gebiet teil. Eine solche Entdeckung würde tatsächlich den Erfolg der beiden Piloten beweisen, trotz des tragischen Ausgangs ihres Unternehmens. Hinter dem Lorraine-Motor sehen Sie die Porträts der Fliegerinnen Maryse Bastille und Maryse Hills. Zusammen mit anderen Frauen, wie Hélène Boucher und Adrienne Bolland, trugen sie wesentlich dazu bei, die Grenzen der Luftfahrt zu erweitern. In der Zwischenkriegszeit stellten sie insbesondere zahlreiche Rekorde auf, Geschwindigkeits-, Höhen-, Distanz- und auch Flugdauerrekorde.